Yo, geh auf Jams, mach den Jungs Appetit. Ist egal, wo wir sind, es ist unser Gebiet. Spar dir dein Wort, ich bin vom Grund auf MC und seh den Scheiß hier als Sport und Pumps auf jedem Beat. Ich seh den Neid in deinen Augen, kommst nicht auf und zu und frontest. Bin aber reich vor dir, waren tausend da, die wollten's. Beim Battleboxen sich ganz ordentlich im Kopf mit Shit, den hast du nicht mal in deinem Rekorder drin. Rap der Vordersten, mit dem du überfordert bist. Trollmeister, Shiba ist auf meiner Gira. Du kommst oft mit deinen Liedern und bekommst oft dein drüber Ich. Topboy, Spießer, der Boss aus den Speakers. Hasst mich wie Brüder oder liebt mich wie Sieger. Ich pass nicht in euer Bild wie Terroristen. Schlagen uns durch wie im Dschungel wilde Gardisten, die verlassen worden sind von ihren helfenden Schiffen. Auf Gebiet, wo man Menschen laufen sieht, nur weil sie denken, dass man sie auch erschießt. Zu viel Angst, zu viel Panik, deswegen irritiert und bangt die Nerven, kein Bock zu gar nix. Yo, ist es schön, lass mich alle lieben lernen. Denen geht's gut und alles Schlechte ist wie entfernt. Niemand, den ich nerv, und es gibt nie miesen Terzen. Alle Leute, die mich kennen, sagen, ich hab ein Riesenherz. Es ist nett, lass mich alle lieben lernen. Mir geht's gut und alles Schlechte ist wie entfernt. Keiner, der mich nervt, und es gibt nie fiesen Terzen. Alle Leute, die ich kenn, haben ein Riesenherz. Diese heimlichen Intrigen sind mich reichlich schon bewiesen. Und ich bleibe meinen Thesen, dass sie weiter nicht mehr leben. Außer kontrolliert und umjustiert vom Leiter dieser Erde. Ich bin einfach nicht gefährlich, lass mich mein Scheiß erst bewerten. Es ist halt so, dass viele mich nicht abgönnen. Erzählen einen von Freiheit und mich danach abhören. Erzählen einen von meinen und du hast meine, die voll abtönt. Erzählen was zum Reife und mich dann in den Knast wirft. Ich lebe lieber ohne System, das heißt zwar nicht ohne Problem, doch du brauchst die Verstellen für die oberen Zehn. Gelobe den Weg, es ist meiner verlorenem Gehen. Alles was mir was bedeutet, ist da oben zu stehen. Ich bin nicht bereit für die Welt, muss die Drogen noch nehmen. So gesehen kannst du ruhig sagen, dass mir ohne was fehlt. Ich bin nie auf der Seite der Brutalität, doch es gibt viele, die meinen, es ist normal im Game. Es ist evil und streiten ist niemals ein Weg. Mal sehen, es ist auch nie zu spät, mehr Liebe zu geben. Nein, es ist niemals zu spät, mehr Liebe zu geben. Es ist schön, dass ich alle lieben lerne. Denen geht's gut und alles Schlechte ist wie entfernt. Niemand, den ich nerv, und es gibt nie miesen Terzen. Alle Leute, die mich kennen, sagen, ich hab ein Riesenherz. Es ist nett, dass mich alle lieben lernen. Mir geht's gut und alles Schlechte ist wie entfernt. Keiner, der mich nervt, und es gibt nie fiesen Terzen. Alle Leute, die ich kenn, haben ein Riesenherz. Riesenego reden scheiß, ich mag nicht jeden, seid mal lieber leise. Schmeißt eure sieben Teile, das geht nie wieder heile. Macht jeden Dreck mit, egal ob das Leben nett ist. Ihr checkt's nicht, ist lästig. Ihr redet die ganze Zeit dasselbe, die ganze Zeit dasselbe, die ganze Zeit dasselbe. Doch ihr denkt nicht, gegen deine Fantasie hab ich ne Allergie. Bleib mal realistisch, fühlt sich nicht akzeptiert und randalierst, weil du scheiße bist und dich keiner mitnimmt. Ich bin gegen das System und gegen dich, du gegen mich, plus das System. Wie das Leben ist, so muss man das halt sehen. Im Bundesgebiet, in jeder Stadt 100 MCs, und du denkst, dass der Typ jede Runde genießt. Nein, es ist der Punkt, an dem ich bin, ich will jetzt grundsätzlich viel. Doch ich will nicht nach oben, bleib lieber am Boden. Und jetzt hasst mich wie eine Mutter, die dealt, oder liebt mich für den Scheiß, den ich euch hier runterspiel.